FSK, das freie Senderkombinat, den Sunday Service mit dem Jahresrückblick auf das musikalische Jahr 2014. Es gab so einige Platten, gibt es eigentlich immer, wo ja vielleicht nicht jeder Song ein Hit ist, aber dann doch so ein, zwei Tracks da drauf sind, die auf jedes Mixtape eigentlich kommen müssen. Und eine dieser Platten kam zwar schon, Eliza Ambrogio, die kommt aus den USA, macht ansonsten Musik bei den Magic Markers, so eine Noise-Rock-Band aus Connecticut kommen die. Und sie hat mit The Immoralist ihr Debütalbum als Solokünstlerin vorgelegt und eben gerade mit Stopped Clocks hörten wir ja einen richtig tollen Song von ihr. Eben dieser Platte. Auch die nächste Künstlerin aus den USA war mir bis dato total unbekannt, hat aber dort schon richtig viele Platten veröffentlicht. Ihr letztes Album Kid Face war dann auch hierzulande zu haben und daraufhin, aufgrund des kleinen Erfolges, den es damit gab, wurden auch alte Platten nochmal retrospektiv veröffentlicht. Von Samantha Crane hören wir hier Taught to Lie. Tell the truth all the Das war Samantha Crane mit ihrem Song Taught to Lie von ihrem Album Kid Face, auch erschienen im Januar und auf jeden Fall eine tolle Folk-Platte. Wer solche Musik mag, für den ist es auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Eine weitere unbekannte, zumindest bisher unbekannte Künstlerin nennt sich Springtime Carnivore und hat ihr Debütalbum im Herbst veröffentlicht und darauf gibt es ganz, ganz tolle, manchmal auch 60s-lastige Musik wie diesen Track hier, Collectors. Schönster, warmer 60s-Orgelsound hier von Springtime Carnivore mit dem Track Collectors. Denn da verbirgt sich eine gewisse Greta Morgan, die hier ihr Debütalbum Springtime Carnivore veröffentlicht hat. Im Herbst, im Oktober kam diese Platte raus, produziert von Richard Swift, der schon so einige Platten veredelt hat. Damals auch das großartige Album von Foxygen, die ja in diesem Jahr eine ziemlich schlechte Platte gemacht haben. Nicht nur langweilig, ich finde sie sogar richtig schlecht. Also eine Platte, bei der ich schlechte Laune höre, bekomme beim Hören, also schlechte Laune bekomme beim Hören. Und das soll mal den einer nachmachen aus einer großartigen Platte wie We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Danach so einen Griff ins Klo hinzubekommen, das ist schon ziemlich einzigartig. Hier kommen die Tweens mit Bored in the City. Die Tweens mit ihrem Song Bored in the City. Tweens hat auch das Debütalbum dieser Band aus Cincinnati, also aus den USA, um die noch 21-jährige Sängerin Bridget Battles, die ja hier mit ihrer Band ziemlich punkigen Trash-Pop macht. Tolle Platte auch, vor allem dieser Song gerade eben. Auf jeden Fall auch Mixtape-tauglich und deshalb auch hier zu hören beim Sunday Service Jahresrückblick 2014, genauso wie Always. Auch eine Band, die eine Platte aufgenommen hat, ich glaube aus Kanada kommen sie, die ganz nett ist, aber vor allen Dingen ein Song heraussticht, der ziemlich großartig ist. Hier kommt Archie, Marry Me von Always. Trouble. feinster Pop mit schönem Distortion Sound. Das waren Always mit Doppel-V geschrieben, diese Band. Und ja, ihr Track Marry Me von ja, ihrem gleichnamigen Debütalbum. Auch eine nette Platte, aber vor allen Dingen dieser eine Song daraus sticht. Auch ein paar andere Songs, die noch ganz gut hörbar sind. Und ja, vielleicht ja auch was für euch dann noch dabei, wenn ihr dort mal euch vertiefen möchtet, kann ich eben nur wärmstens ans Herz legen. Statches sind eine Band aus der Schweiz, ich glaube zu dritt, ich glaube auch eine All-Girl-Band und ja, haben eine Platte rausgebracht, ich glaube zwei Typen auch dabei auf jeden Fall, aber mit Frontfrauenpower. Machine heißt das Album von Statches und dieser Song hier auch ein ziemlicher Hit, wie ich finde, Lighter Girl. Hey! Ihr hört den Sunday Service mit den Jahresrückblick und eben gerade den Song Disquiet von Cristobal and the Sea von ihrer Peach Bells EP. Gerade ist im Herbst erschienen, das erste Lebenszeichen dieser Band und vielleicht ja auch die Band 2015, wer weiß. Ich hoffe mal, dass sie ihr Debütalbum veröffentlichen werden, in denen ja das jetzt anlaufende Jahr und ganz, ganz groß rauskommen werden. Cristobal and the Sea sind zu viert. Das Quartett klingt so multikulturell, wie es zusammengesetzt ist. Der Sänger und Gitarrist João Seixas kommt aus Portugal und scheint mit seinem Bezug zu Brasilien für den mächtigen Tropicalia und Bossa Nova Einfluss verantwortlich zu sein. Der Spanier Alessandro Romero ist am Bass und Gesang zu hören. Die Chors sind Leia Seguin an Flöte und Gesang und aus England stammt der Schlagzeuger Joss Oldershaw. Die Band lebt halt in London, aber es könnte auch Rio, San Francisco oder auch New York sein. Der Tropicalia und Bossa Nova Sound wird bei Cristobal and the Sea mit ganz viel Liebe für warme Melodien und 60er Jahre Sounds umhüllt. Dazu gesellt sich eine Pop verschoben hat, wie man sie von einem Collective kennt oder auch von den Os Mutantes. Tolle Musik, tolle Band und ich hoffe bald mehr davon. Auf jeden Fall auch mit dieser EP. Richtig, richtig großartig. Genauso wie Perling His und sein Werk Weirdon. Hier sein Song Sundance Season, nein, Sundance Saloon Boogie, so heißt das Ganze. Das waren Perling His mit dem Track Sundance Saloon Boogie. Die Diskografie von Perling His aus Philadelphia ist nicht einfach nachzuvollziehen. Ihre Plattenlabel wechseln sie so oft wie andere Leute ihre Klamotten. Seit 2009 veröffentlicht sie 6 Alben auf 6 verschiedenen Labeln. Auch die musikalischen Stilmittel sind nicht immer leicht zu durchschauen. Perling His Frontman Mike Polis scheint aber den Fleck des Herzens zu tragen, so wollte ich sagen. Und mit ihrem 7. Album Weirdon haben sie eine tolle Platte veröffentlicht. Sehr Lo-Fi, sehr 80er, sehr Post-Punk-lastig das Ganze. Und eine tolle Platte, produziert von Adam Granduciel, den Kopf von The War on Drugs, der wiederholt mit Perling His hier im Studio war. Auf der Platte sind keine richtigen Hits drauf, aber von denen, sag ich mal, 11, 12 Songs, die drauf sind, alle wirklich richtig gut. Es gab auch tolle elektronische Musik 2014, und zwar in diesem Fall von The Acid. Ihr Album Liminal war eine ganz ruhige, aber trotzdem sehr spannende Geschichte. Hier kommen sie mit Creeper. I wanna know you like you gotta go. I wanna touch you in a painted stall. I wanna love you like a creeper knows. Das waren The Acid von ihrem Liminal. The Acid sind zu dritt, einmal Adam Freeland, bekannter britischer DJ und Schallplattenproduzent. Dann am Gesang zu hören Rye X, der kommt aus Los Angeles, und aus Australien dabei Steve Nalipa. Die drei machen hier auf Liminal ihren Debütalbum. Ziemlich spannende Musik, tiefe Bässe, soulige Vocals und dazu irgendwie ziemlich nervöse Hi-Hats. Ich habe sie live gesehen auf dem Reeperbahn Festival. Es war ein grottenschlechtes Konzert, viel zu leise. Das war leiser als bei mir im Wohnzimmer zu Hause, und das ist schon wirklich wirklich wohnzimmerleise, und ich frage mich, wie man als Mischer so ein Konzert machen kann. Die Musik muss man laut, richtig, richtig laut, damit sie funktioniert. Und schade für die Band eigentlich. Es war proppevoll, der Laden, bestimmt 500 Leute drin, und alle fragten sich, ist das noch der Soundcheck oder ist es schon das Konzert? Ja, leider, leider. Ganz toll, 2014, die Vaselines haben eine neue Platte veröffentlicht. Eugene Kelly und Francis McKee haben angefangen, Musik zu machen, 86 in Glasgow, hatten einige Hits mit Molly's Lips oder auch Son of a Gun, damals gecovert und bekannt geworden von Kurt Cobain von Nirvana später. Die Band dann auch ziemlich schnell aufgelöst, die beiden machten hier und da Solokarrieren mit anderen Bands, und jetzt sind die Vaselines zurück. V for Vaselines heißt ihr aktuelles Album, und hier ihr sehr schöner Song High Tide Low Tide. Lonely by the riverside, playing hard to get. I'm confused but can't decide whether to get wet. There's no place I'd rather be. Something holds me back. Is her look inviting me? Ready to attack? High tide, low tide. When the someone's daughter. High tide, low tide, when they're gonna get a ride. Right across the ocean, wanna feel some emotion. Lonely by the riverside, gonna make her wait. I'm confused but can't decide, leaving it too late. Sunday Service beim Freien Senderkombinat mit dem Jahresrückblick auf das Jahr vergangene 2014. Eben gerade hörten wir Camon Tigre, eine Band aus dem Mittelmeerraum. Wo sie genau herkommen, weiß ich nicht. Der Titel gerade eben könnte denken aus Tunesien, aber ich habe da so meine Zweifel. Fédération Tunisienne de Football hieß dieser Song gerade eben. War auch eine Single, die Band vor dem Erscheinen ihres Debütalbums dann auch veröffentlicht hat. Und ja, ich glaube aber eher, dass sie aus Italien kommen und so ein bisschen durch die Länder tingeln und hier eine ganz tolle Platte, einfach nur selbst betitelt Camon Tigre, veröffentlicht hat, auch selbst rausgebracht. Und schon ein bisschen speziell die Musik, aber auf jeden Fall hörenswert und eine für mich der Entdeckung des Jahres 2014. Alte Bekannte sind die Ravonettes, unser sympathisches Pop-Duo, bestehend aus Sharon Fu und Sunrose Wegner aus Dänemark, haben eine tolle Platte veröffentlicht namens Piahi. Damit können sie an ihre alten Qualitäten, ich sag mal so 2008 mit dem Album Last, Last, Last anknüpfen. Schönster Shoegazer-Sound und Pop-Melodien garantiert wie hier bei Killer in the Streets. Yeah. in the Streets, das waren die Ravonettes. Das Ganze von ihrem Album Piahi. Zwischen wohnt die Band ja in Los Angeles, aber klingt immer noch wie eh und je. Unser sympathisches Pop-Duo aus Dänemark. Zurück auf der Bildfläche erschien vor kurzem Jeff Farina mit seiner neuen Band Exit Verse. Jeff Farina hat in den 90er Jahren mit Karate, eine Band aus Boston, ganz tolle Musik gemacht, die Indie-Sounds mit, weil er auch irgendwie so ein bisschen vom Punk kommt und vom klassischen Rock kommt, mit Blues und Jazz zusammen fusioniert. Das klingt erstmal, wenn man das so hört, komisch. Und ich glaube auch, dass ich da einige dran gestoßen habe, hat aber viele, viele Fans gehabt. Und die neue Band Exit Verse mit zwei Leuten, die man von anderen Zusammenhängen kennt, musikalischen, hat er eine wirklich tolle neue Band am Start. Von dem gleichnamigen Debütalbum kommen sie hier mit Seeds. Just bricks, the mortar is gone. Kitchen sink, bathtub rusting on the lawn. Lie down, I swear. Siren stop at dawn. What you need, what you need. Why can't we give you what you need right now? Matchsticks, tinder rainbow, stoke the oil. Flames lick and the rest returns to soil. The smell will tell as paint begins to boil. Throw the seeds, throw the seeds. Oh, you've got to throw the seeds to the ground. Please, your promises ain't worth the breaking. And the trees, and the trees wave along with the breeze that has taken all the seeds, all the seeds, all the seeds. Thank you. Das war der große Jeff Farina mit seiner neuen Band Exit Verse und dem Track Seeds. Ganz tolle Platte, für auch eines der Highlights 2014. Genauso wie Mazes, ein Trio aus Manchester, welches inzwischen in London ansässig ist, hat mit Wooden Aquarium im Herbst oder ja Spätsommer ihr drittes Album veröffentlicht. Und bisher waren alle drei Alben wirklich ziemlich großartig. Auch diese Platte, toll, toll, toll. Daumen nach oben. Hier kommen sie mit Letters Between We and You, die Mazes.